Rasumichin begann energisch über diese möblierten Zimmer zu schimpfen, aber da fiel ihm Luschin ein und er verstummte, wurde verlegen und war sehr froh, als Pulcheri Alexandrowna ihn mit ihren Fragen weiter bestürmte. Er beantwortete sie alle, sprach 3/4 Stunden lang, wurde beständig unterbrochen und von Neuem gefragt, aber er konnte wenigstens alles Hauptsächliche und Notwendige, das er aus dem letzten Jahre wusste, mitteilen und mit einem genauen Bericht über die Krankheit Rodion Romanowitschs enden. Er ließ übrigens vieles aus, was verschwiegen werden musste, unter anderem den Auftritt im Polizeibüro mit allen seinen Folgen. Man lauschte gespannt seiner Erzählung. Als er aber glaubte, dass er zu Ende sei und seine Zuhörerin befriedigt habe, zeigte es sich, dass er für sie kaum begonnen zu haben schien. Sagen Sie bitte, was meinen Sie, ach entschuldigen Sie, ich kenne ja noch nicht einmal Ihren und Ihres Vaters Namen, unterbrach sich Pulcheria Alexandrowna. Dmitri Prokofjitsch. Also, Dmitri Prokofjitsch, ich möchte sehr gern erfahren, wie er jetzt die Dinge betrachtet. Das heißt, verstehen Sie mich, wie soll ich es Ihnen erklären? Das heißt besser gesagt, was liebt er zum Beispiel und was liebt er nicht? Ist er immer so gereizt? Was hat er für Wünsche und Ideale, wenn man so sagen kann? Was hat auf ihn jetzt einen besonderen Einfluss? Mit einem Wort, ich möchte... Ach, Mama... »Wie soll man denn das alles auf einmal beantworten?« wandte Dunja ein. »Ach ja, aber mein Gott, ich habe doch nicht gewusst, ich war ja gar nicht darauf vorbereitet, ihn so zu finden, Dmitri Prokofjitsch.« »Das ist verständlich«, antwortete Rasumichin. »Ich habe zwar keine Mutter mehr, aber mein Onkel kommt jedes Jahr hergereist und erkennt mich jedes Mal beinahe nicht, selbst dem Äußeren nach nicht. Und er ist doch sonst ein kluger Mann.« »Nun, und in den 3 Jahren ihrer Trennung ist viel Wasser den Berg hinuntergeflossen.« »Ja, aber was soll ich Ihnen sagen? 1,5 Jahre kenne ich Rodion. Er ist verschlossen, düster, selbstbewusst und stolz. In der letzten Zeit oder vielleicht auch schon viel früher wurde er argwöhnisch und hypochondrisch. Aber er ist großmütig und gütig. Er liebt es nicht, seine Gefühle zu zeigen und würde lieber hart erscheinen, als sein Herz in Worten zu offenbaren. Zuweilen erscheint er übrigens gar nicht hypochondrisch, sondern einfach kalt und gefühllos bis zur Unmenschlichkeit, als ob in ihm 2 entgegengesetzte Charaktere abwechselten. Zuweilen ist er schrecklich einsilbig. Er hat nie Zeit, immer stört man ihn nur. Dabei liegt er still da und tut nichts. Er spottet nie, nicht weil es ihm an Witz mangelte, sondern weil er keine Zeit für solche Nichtigkeiten übrig hat. Er hört einen nicht bis zu Ende an, wenn man ihm etwas erzählt. Er interessiert sich nie für die Dinge, für die sich alle anderen interessieren. Er schätzt sich sehr hoch ein und ich glaube nicht ohne Grund. Nun, und was noch? Mir scheint, Ihre Ankunft wird auf ihn einen sehr heilsamen Einfluss ausüben. Ach, möge Gott es geben, seufzte Pulcheria Alexandrowna, die durch die Ansicht Rasumichins über ihren Rodja ganz niedergedrückt war.